Versetzen Sie sich in meine Lage. Hörspiel nach der gleichnamigen Erzählung von Raymond Carver. Das Telefon klingelte, während er staubsaugte. Er hatte sich durch die ganze Wohnung gearbeitet und war jetzt im Wohnzimmer, wo er den schmalen Düsenaufsatz benutzte, um die Katzenhaare zwischen den Kissen zu erwischen. Er blieb stehen und horchte, und dann stellte er den Staubsauger aus. Hallo? Hier Myers? Myers, wie geht's dir? Was machst du gerade? Nichts. Hallo Paula. Wir haben hier heute Nachmittag eine Weihnachtsparty. Du bist eingeladen. Karl hat dich eingeladen. Ich kann nicht, glaub. Ich komm. Karl hat eben in dieser Minute gesagt, sieh zu, dass du deinen Alten ans Telefon kriegst. Sag ihm, er soll in die Stadt kommen auf einen Drink. Hol ihn eine Weile raus aus seinem Elfenbeinturm und zurück in die wirkliche Welt. Karl ist immer sehr komisch, wenn er ein bisschen getrunken hat. Myers? Ich höre dir zu. Myers hatte für Karl gearbeitet. Karl sprach immer davon, dass er eines Tages nach Paris gehen und einen Roman schreiben würde. Und als Myers gekündigt hatte, um einen Roman zu schreiben, hatte Karl gesagt, er werde darauf achten, wann Myers Name auf der Bestsellerliste erscheinen würde. Ich kann jetzt nicht kommen. Du, wir haben heute Morgen etwas Schreckliches erfahren. Du erinnerst dich doch bestimmt noch an Larry Goodenough. Er war noch hier, als du hier gearbeitet hast. Er hat eine Zeit lang bei den wissenschaftlichen Büchern ausgeholfen. Und dann haben sie ihn in den Außendienst gesteckt. Und dann haben sie ihn rausgeschmissen. Heute Morgen haben wir gehört, dass er Selbstmord begangen hat. Er hat sich in den Mund geschossen. Kannst du dir das vorstellen? Myers. Ich habe gehört, was du gesagt hast. Er versuchte, sich an Larry Goodenough zu erinnern. Und sah einen hochgewachsenen, leicht gebeugten Mann vor sich, der eine Nickelbrille und bunte Krawatten trug und dem langsam die Haare ausfielen. Er konnte es sich vorstellen. Den jähen Stoß. Den zurückzuckenden Kopf. Ach Gott. Es tut mir aber leid. Komm in die Stadt, ins Büro, Schatz, ja? Wir unterhalten uns alle nur und trinken ein bisschen. Komm doch auch dazu. Ich möchte nicht in die Stadt kommen. Ein paar Schneeflocken trieben am Fenster vorbei. Er rieb mit den Fingern über das Glas und fing dann an, seinen Namen auf die Scheibe zu schreiben. Paula. Was? Ja, ich hab verstanden. In Ordnung. Wollen wir uns dann bei Voiles auf einen Drink treffen? Myers? Okay. Bei Voiles. In Ordnung. Alle hier werden enttäuscht sein, dass du nicht kommst. Vor allem Karl. Karl bewundert dich, wirklich. Er hat es mir gesagt. Er bewundert deinen Mut. Er sagt, wenn er deinen Mut hätte, dann hätte er schon vor Jahren gekündigt. Karl hat gesagt, man braucht Mut, um das zu machen, was du gemacht hast. Myers. Ich bin hier. Ich höre. Okay. Ich hoffe, der Wagen springt an. Wenn nicht, rufe ich dich nochmal an. In Ordnung. Ich treffe dich bei Voiles. Ich fahre hier in 5 Minuten los, wenn ich nichts von dir höre. Grüß Karl. Mach ich. Er erzählt gerade von dir. Myers stellte den Staubsauger weg. Er ging die 2 Treppen zu seinem Wagen hinunter. Er stieg ein, trat ein paar Mal aufs Gaspedal und drehte den Schlüssel. Der Motor sprang an. Er ließ den Fuß auf dem Gas. Unterwegs, im Fahren, betrachtete er die Leute, die mit Einkaufstüten auf den Fußwegen entlang hasteten. Er blickte in den grauen Himmel, der voller Flocken war, und auf die hohen Gebäude mit Schnee auf den Fenstersimsen. Er versuchte, alles genau zu sehen und es sich für später aufzuheben. Er hing mitten zwischen verschiedenen Geschichten und kam sich verachtenswert vor. Er fand Voiles, eine kleine Bar an einer Ecke neben einem Bekleidungsgeschäft für Männer. Er parkte hinter dem Haus und ging hinein. Er saß eine Zeit lang an der Theke. Dann trug er seinen Drink hinüber zu einem kleinen Tisch nahe der Tür. Fröhliche Weihnachten. Als Paula hereinkam, stand er auf und gab ihr einen Kuss auf die Wange. Er schob ihren Stuhl an den Tisch, als sie sich setzte. Scotch? Scotch. Scotch auf Eis. Paula griff nach seinem Glas und leerte es in einem Zug. Ich nehme auch noch einen. Er ging zur Bar und holte die Drinks. Ich mag diese Bar nicht. Was hast du gegen die Bar? Wir kommen doch immer hierher. Ich mag sie einfach nicht. Lass uns woanders hingehen, wenn wir ausgetrunken haben. Wie du willst. Karl lässt dich grüßen. Meyers nickte. Wie war dein Tag? Was hast du gemacht? Nichts. Staub gesaugt. Alle haben gesagt, ich soll dich grüßen. Sie tranken ihre Gläser aus. Ich habe eine Idee. Wir könnten doch schnell bei den Morgens anhalten und sie besuchen. Wir haben sie nie persönlich kennengelernt und sie sind seit Monaten zurück. Wir könnten bei ihnen vorbeifahren und sagen, hallo, wir sind die Meyers. Außerdem haben sie uns eine Weihnachtskarte geschickt. Sie haben uns gebeten, während der Feiertage vorbeizukommen. Ich möchte noch nicht nach Hause. Meyers rief sich ins Gedächtnis, dass er die Heizung eingestellt und überall das Licht ausgedreht hatte, bevor er weggegangen war. Und dann musste er an den Schnee denken, der vor dem Fenster vorbeigetrieben war. Und was ist mit dem beleidigenden Brief, den Sie uns geschickt haben? Sie hätten gehört, wir hielten eine Katze in dem Haus? Ach, das haben Sie inzwischen vergessen. Das war sowieso nicht ganz ernst gemeint. Oh ja, das machen wir, Meyers. Lass uns vorbeifahren. Wir sollten besser erst anrufen. Nein, das gehört mit dazu. Wir klopfen einfach bei Ihnen und sagen, hallo, wir haben hier gewohnt. In Ordnung? Meyers. Ich finde, wir sollten zuerst anrufen. Es ist doch Weihnachten. Na los, komm. Sie nahm seinen Arm und sie ging hinaus in den Schnee. Sie schlug vor, ihren Wagen zu nehmen und seinen später zu holen. Er öffnete ihr die Tür und ging dann herum auf die Beifahrerseite. Irgendetwas nahm ihn gefangen, als er die erleuchteten Fenster sah, den Schnee auf dem Dach, den Kombi in der Einfahrt. Die Gardinen waren aufgezogen, die Weihnachtsbaumlichter blinkten ihnen vom Fenster her entgegen. Sie stiegen aus. Er nahm ihren Ellbogen, als sie über einen Schneeberg stiegen und sich auf den Weg zur vorderen Veranda machten. Sie waren ein paar Schritte gegangen, als ein großer, struppiger Hund um die Ecke der Garage gerannt kam und direkt auf Meyers zusprang. Oh Gott! Er duckte sich weg, wich einen Schritt zurück und hob abwehrend die Hände. Er rutschte aus. Er fiel auf den gefrorenen Rasen mit der furchtbaren Gewissheit, dass der Hund ihm an die Kehle gehen würde. Der Hund knurrte einmal und schnüffelte dann an Meyers Mantel. Paula nahm eine Handvoll Schnee und warf sie auf den Hund. Das Verandalicht ging an, die Tür öffnete sich. Basi. Meyers kam wieder auf die Beine und klopfte sich den Schnee ab. Was ist denn da los? Wer ist da? Basi, komm her. Hierher. Wir sind die Meyers. Wir wollten Ihnen fröhliche Weihnachten wünschen. Die Meyers? Ab in die Garage, Basi. Los, los. Es sind die Meyers. Die Meyers? Ja, bitte Sie herein. Bitte Sie ins Haus, um Himmels Willen. Sie kam auf die Veranda heraus. Kommen Sie rein, bitte. Es ist ja eisig. Ich bin Hilda Morgan und das ist Edgar. Wir freuen uns, Sie kennenzulernen. Bitte, kommen Sie herein. Sie schüttelten einander auf der Veranda alle schnell die Hände. Meyers und Paula traten ein und Edgar Morgan schloss die Tür. Geben Sie mir doch Ihre Mäntel. Legen Sie Ihre Mäntel ab. Ist Ihnen auch nichts passiert? Morgan musterte Meyers von oben bis unten. Ich wusste, dass der Hund verrückt ist. Aber so etwas hat er sich noch nie geleistet. Ich habe es gesehen. Ich habe gerade aus dem Fenster gesehen, als es passierte. Diese Bemerkung kam Meyers seltsam vor. Er betrachtete den Mann. Edgar Morgan war in den 40ern, beinahe kahlköpfig. Er hatte eine bequeme Hose und einen Pullover an und trug Lederhausschuhe. Er heißt Buzzy. Es ist Edgars Hund. Ich selbst kann Tiere im Haus nicht ertragen, aber Edgar hat den Hund gekauft und versprochen, dass er nicht ins Haus kommt. Er schläft in der Garage. Er bettelt, dass er ins Haus darf, aber wir können es nicht zulassen, verstehen Sie? Aber setzen Sie sich doch, setzen Sie sich, wenn Sie einen Platz in all dem Durcheinander finden. Hilda, Liebes, nimm ein paar von den Sachen vom Sofa, damit Mr. und Mrs. Myers sich setzen können. Hilda Morgan nahm Päckchen, Geschenkpapier, eine Schere, eine Schachtel mit Bändern und Schleifen von dem Sofa. Sie legte alles auf den Fußboden. Myers bemerkte, dass Morgan ihn wieder anstarrte, diesmal ohne zu lächeln. Myers, du hast da was im Haar. Myers strich sich mit der Hand über den Kopf, fand einen Zweig und steckte ihn in die Tasche. Dieser Hund! Wir hatten uns gerade einen heißen Drink gemacht und haben ein paar späte Geschenke eingepackt. Trinken Sie mit uns einen Schluck auf die Feiertage? Was hätten Sie gern? Uns ist alles recht. Wir wollten Sie nicht stören. Unsinn, wir sind sehr neugierig auf die Myers gewesen. Nehmen Sie einen heißen Drink, Sir? Sehr gern. Mrs. Myers? Ja. Zwei heiße Drinks, sofort. Liebes, ich glaube, wir könnten auch noch einen brauchen, nicht wahr? Dies ist wirklich eine besondere Gelegenheit. Er nahm den Becher seiner Frau und ging hinaus in die Küche. Myers hörte die Tür des Küchenschranks und etwas, das wie ein Fluch klang. Setzen Sie sich doch beide hier rüber. Mrs. Morgan klopfte mit der Hand auf die Sofalehne. Hier herüber ans Feuer. Wir werden Mr. Morgan bitten, dass er gleich noch was nachlegt, wenn er wieder reinkommt. Sie setzten sich. Hilda Morgan faltete die Hände im Schoß und beugte sich leicht vor, um Myers prüfend ins Gesicht zu sehen. Das Wohnzimmer war so, wie er es erinnerte. Außer, dass er an der Wand hinter Hilda Morgans Sessel drei kleine gerahmte Drucke sah. Auf einem tippte ein Mann, der eine Weste und einen Gehrock trug, an seinen Hut, um zwei Damen zu begrüßen, die beide Sonnenschirme hielten. All dies geschah auf einer breiten Straße voller Pferde und Kutschen. Wie war es in Deutschland? Sie saß auf der Kante des Polsters und hielt ihre Handtasche auf den Knien. Wir waren begeistert von Deutschland. Edgar Morgan kam gerade mit einem Tablett und vier großen Bechern herein. Myers erkannte die Becher wieder. Sind Sie schon mal in Deutschland gewesen, Mrs. Myers? Wir möchten gern hin, nicht wahr, Myers? Vielleicht nächstes Jahr, im nächsten Sommer. Oder das Jahr darauf, sobald wir es uns leisten können. Vielleicht, sobald Myers etwas verkauft. Myers schreibt. Richtig? Er schreibt fast jeden Tag etwas. Ist das wahr? Das ist sehr beeindruckend. Was haben Sie heute geschrieben, wenn ich fragen darf? Nichts. Das sind die Feiertage. Sie müssen stolz auf ihn sein, Mrs. Myers. Das bin ich. Das freut mich für Sie. Ich habe da neulich etwas gehört, das für Sie von Interesse sein könnte. Edgar Morgan nahm etwas Tabak heraus und stopfte seine Pfeife. Myers steckte sich eine Zigarette an und sah sich nach einem Aschenbecher um. Dann ließ er das Streichholz hinter das Sofa fallen. Eigentlich ist es eine schreckliche Geschichte. Aber vielleicht können Sie etwas damit anfangen, Mr. Myers. Stoff, der was bringt, damit der Schornstein raucht und so. Sie wissen schon. Der Knabe war ungefähr in meinem Alter oder so. Zwei, drei Jahre lang war er ein Kollege von mir. Wir kannten uns ein bisschen. Wir hatten gute gemeinsame Freunde. Dann ging er fort und nahm eine Stellung an einer anderen Universität an. Na, Sie wissen, wie es manchmal so geht. Der Knabe hatte eine Affäre mit einer seiner Studentinnen. Ja. Mrs. Morgan griff nach einem kleinen, in grünes Papier gewickelten Päckchen, das auf dem Boden lag, und befestigte daran eine rote Schleife. Allen Berichten zufolge war es eine stürmische Affäre, die ein paar Monate dauerte. Bis vor kurzem. Bis vor einer Woche, um es genau zu sagen. An diesem Tag, es war am Abend, verkündete er seiner Frau, sie waren seit 20 Jahren verheiratet, dass er die Scheidung wolle. Sie können sich vorstellen, wie die törichte Frau es aufnahm. Es kam sozusagen aus heiterem Himmel. Es gab einen gewaltigen Krach. Die ganze Familie wurde hineingezogen. Sie befahl ihm, auf der Stelle das Haus zu verlassen. Aber in dem Moment, als der alte Knabe gehen wollte, warf sein Sohn eine Dose Tomatensuppe nach ihm und traf ihn an der Stirn. Er wurde mit einer Gehirnerschütterung ins Krankenhaus eingeliefert. Sein Zustand ist sehr ernst. Morgan zog an seiner Pfeife und blickte Meyers an. So eine Geschichte habe ich noch nie gehört, Edgar. Das ist eine abscheuliche Geschichte. Schrecklich. So. Da haben Sie eine Geschichte, Mr. Meyers. Stellen Sie sich die Geschichte vor, die Sie hätten, wenn Sie sie mit den Augen des Mannes sehen könnten. Oder mit Ihren Augen. Mit den Augen der Frau. Stellen Sie sich Ihre Geschichte vor. Nach 20 Jahren auf solche Art und Weise betrogen zu werden. Bedenken Sie, wie ihr zumute sein muss. Aber stellen Sie sich doch vor, was der arme Junge durchmachen muss. Stellen Sie sich das vor. Fast hätte er seinen Vater umgebracht. Ja, das ist alles richtig. Aber da ist noch etwas, woran bisher, glaube ich, noch keiner von Ihnen gedacht hat. Denken Sie einen Moment lang daran. Mr. Meyers, hören Sie mir zu. Versetzen Sie sich in die Lage der 18-jährigen Studentin, die sich in einen verheirateten Mann verliebt hat. Denken Sie einen Moment lang an sie und dann erkennen Sie die Möglichkeiten für Ihre Geschichte. Morgan nickte und lehnte sich mit einem befriedigten Ausdruck im Gesicht in seinem Sessel zurück. Ich fürchte, ich habe kein Mitleid mit ihr. Ich kann mir vorstellen, zu welcher Sorte Mädchen sie gehört. Wir alle wissen, wie sie ist. Ja, wir kennen diesen Typ, der älteren Männern nachstellt. Ich habe auch mit ihm kein Mitleid. Nein, keinerlei Mitleid. Ich fürchte, mein Mitleid gilt in diesem Fall ausschließlich und allein der Frau und dem Sohn. Es müsste schon ein Tolstoi sein, der diese Geschichte erzählt und sie richtig erzählt. Es dürfte kein geringerer sein als Tolstoi. Mr. Meyers, noch einen Drink? Es ist Zeit, dass wir gehen. Er stand auf und warf seine Zigarette ins Feuer. Bleiben Sie. Wir haben uns noch gar nicht richtig kennengelernt. Sie ahnen nicht, wie wir über Sie gerätselt haben. Und jetzt, wo wir endlich zusammensitzen, bleiben Sie doch noch ein Weilchen. Es ist eine so angenehme Überraschung. Wir wollten Ihnen auch für die Karte und für Ihren Brief danken. Die Karte? Meyers setzte sich. Wir haben beschlossen, in diesem Jahr keine Karten zu verschicken. Ich bin nicht rechtzeitig dazugekommen und ich fand es sinnlos, es in letzter Minute zu tun. Sie nehmen auch noch eine, Mrs. Meyers? Er stand jetzt vor ihr, die Hand auf ihrem Becher. Sie werden Ihrem Mann ein gutes Beispiel geben. Es wärmt einen auf. Richtig, es wärmt einen auf, das ist richtig. Liebes, hast du gehört, was Mrs. Meyers gesagt hat? Es wärmt einen auf, sehr gut gesagt. Mr. Meyers, schließen Sie sich uns an? Also gut. Meyers ließ zu, dass Morgan den Becher mitnahm. Der Hund begann zu jaulen und an der Tür zu kratzen. Dieser Hund? Ich weiß nicht, was in den Hund gefahren ist. Morgan ging in die Küche. Und diesmal hörte Meyers deutlich, wie er fluchte, als er den Kessel auf den Herd knallte. Mrs. Morgan hob ein halb eingewickeltes Päckchen auf, schnitt ein Stück Klebeband ab und verschloss damit das Päckchen. Meyers steckte sich eine Zigarette an. Er ließ das Streichholz auf seinen Glasuntersetzer fallen. Er sah auf die Uhr. Mrs. Morgan hob den Kopf. Ich glaube, ich höre singen. Sie horchte. Sie erhob sich von ihrem Sessel und ging ans Fenster. Es ist singen. Edgar! Meyers und Paula gingen ans Fenster. Ich habe schon seit Jahren keine Weihnachtssänger mehr gehört. Was ist? Er brachte das Tablett und die Becher. Was ist los? Was Schlimmes? Nichts Schlimmes, lieber. Es sind die Weihnachtssänger. Sie sind da drüben auf der anderen Straßenseite. Mrs. Meyers? Er hielt ihr das Tablett hin. Mr. Meyers? Liebes? Vielen Dank. Muchas gracias. Morgan setzte das Tablett ab und kam mit seinem Becher wieder ans Fenster. Auf dem Fußweg vor dem Haus gegenüber standen einige Kinder. Myers konnte die Gesichter an den Fenstern auf der anderen Straßenseite sehen, die Audreys. Und als die Sänger zu Ende gesungen hatten, kam Jack Audrey an die Tür und gab dem ältesten Jungen etwas. Im auf- und abtanzenden Schein von Taschenlampen zog die Gruppe auf dem Fußweg weiter und machte vor einem anderen Haus Halt. Zu uns kommen sie bestimmt nicht rüber. Wieso? Warum sollen sie nicht rüberkommen? Was redest du da für dummes Zeug? Ich weiß, dass sie nicht kommen. Und ich sage, sie werden rüberkommen. Mrs. Myers, werden die Weihnachtssänger zu uns kommen oder nicht? Was glauben Sie? Kommen sie zurück und segnen dieses Haus? Wir wollen sie entscheiden lassen. Paula trat dichter ans Fenster, aber die Sänger waren inzwischen weitergegangen. Nun gut, nachdem all die Aufregung vorüber ist. Morgan ging zu seinem Sessel. Er setzte sich, runzelte die Stirn und machte sich daran, seine Pfeife zu stopfen. Myers und Paula gingen zum Sofa zurück. Mrs. Morgan entfernte sich als Letzte vom Fenster. Sie setzte sich, sie lächelte und blickte in ihren Becher. Dann setzte sie den Becher ab und fing an zu weinen. Morgan gab seiner Frau sein Taschentuch. Er sah die Myers an. Myers bewegte die Füße. Paula suchte in ihrer Handtasche nach einer Zigarette. Sehen Sie, was Sie angerichtet haben? Myers sammelte sich und stand auf. Edgar, hol Ihnen noch einen Drink. Mrs. Morgan tupfte sich die Augen. Ich möchte gern, dass Sie von Mrs. Attenborough erfahren. Mr. Myers schreibt. Ich glaube, er würde es zu schätzen wissen. Wir warten, bis du zurück bist, ehe wir mit der Geschichte beginnen. Morgan sammelte die Becher ein, er trug sie in die Küche. Myers hörte Geschirr klappern, Küchenschranktüren schlagen. Mrs. Morgan sah die Myers an und lächelte schwach. Wir müssen jetzt gehen. Wir müssen gehen, Paula. Hol deinen Mantel. Nein, nein, wir bestehen darauf, dass Sie bleiben, Mr. Myers. Wir möchten, dass Sie von Mrs. Attenborough hören. Der armen Mrs. Attenborough. Die Geschichte gefällt Ihnen vielleicht auch, Mrs. Myers. Es ist für Sie die Chance zu sehen, wie der Schöpfergeist Ihres Mannes an Rohmaterial herangeht und es bearbeitet. Morgan kam zurück und teilte die Drinks aus. Er setzte sich schnell hin. Erzähl Ihnen von Mrs. Attenborough lieber. Der Hund hat mir beinahe das Bein abgerissen. Myers war über seine eigenen Worte überrascht. Na kommen Sie, so schlimm war es nicht. Ich habe es gesehen. Sie wissen, wie Schriftsteller sind. Sie übertreiben gern. Die Macht der Feder und all das Zeug. Richtig. Machen Sie Ihre Feder zu einer Pflugschar, Mr. Myers. Gut. Lassen wir Mrs. Morgan die Geschichte von Mrs. Attenborough erzählen. Er nahm keine Notiz von Myers, der in diesem Augenblick aufstand. Mrs. Morgan war mit der Affäre aufs Engste verbunden. Und ich habe Ihnen ja schon von dem Knaben erzählt, der mit einer Suppendose außer Gefecht gesetzt wurde. Lassen wir diesmal Mrs. Morgan erzählen. Erzähl du sie lieber. Und Mr. Myers, dass Sie mir gut zuhören. Wir müssen gehen. Also wirklich. Paula, kommst du? Ich möchte, dass Sie sich diese Geschichte anhören. Sie kränken Mrs. Morgan, Sie kränken uns beide, wenn Sie sich diese Geschichte nicht anhören. Morgan umklammerte seine Pfeife. Myers, bitte. Ich möchte sie hören. Danach gehen wir. Bitte, Schatz, setz dich noch eine Minute. Myers sah sie an. Sie bewegte die Finger, als signalisierte sie ihm etwas. Er zögerte, und dann setzte er sich neben sie. Eines Nachmittags in München gingen Edgar und ich ins Dortmunder Museum. Dort war in dem Herbst eine Bauhausausstellung, und Edgar sagte: Verflixt nochmal, wir nehmen uns einen Tag frei. Er war mit seinen Forschungsarbeiten beschäftigt, verstehen Sie? Mrs. Morgan erzählte, wie sie in die Straßenbahn stiegen und quer durch München zum Museum fuhren. Sie verbrachten dort mehrere Stunden. Wir sahen uns die Ausstellung an und wir besuchten einige der anderen Säle wieder, um ein paar von unseren Lieblingsbildern unter den alten Meistern Ehre zu erweisen. Als wir das Museum verlassen wollten, ging ich noch schnell in die Damentoilette. Ich ließ meine Handtasche liegen. In der Handtasche waren Edgar Morgens monatlicher Scheck, der tags zuvor angekommen war, und $120 in bar, die sie zusammen mit dem Scheck bei ihrer Bank deponieren wollte. Ich vermisste meine Handtasche erst, als wir nach Hause kamen. Edgar rief sofort bei der Museumsdirektion an. Aber während er noch sprach, sah ich draußen ein Taxi vorfahren. Eine stattliche Frau mit weißem Haar stieg aus. Sie trug 2 Handtaschen. Ich rief Edgar und ging zur Tür. Die Frau stellte sich als Mrs. Attenborough vor, gab mir meine Handtasche und erklärte, dass sie auch an diesem Nachmittag im Museum gewesen war und in der Damentoilette eine Handtasche im Abfalleimer bemerkt hatte. Natürlich hatte sie die Tasche aufgemacht, um festzustellen, wem sie gehörte. In der Tasche waren Ausweise und Papiere, anhand derer sie die Adresse der Morgens in München feststellen konnte. Sie verließ auf der Stelle das Museum und nahm sich ein Taxi, um die Handtasche persönlich zu überbringen. Edgars Scheck war noch da, aber das Geld, die $120, waren verschwunden. Trotzdem, ich war dankbar, dass ich alles andere unversehrt wiederbekam. Es war beinahe 4 Uhr und wir baten die Frau, zum Tee zu bleiben. Sie setzte sich und nach einem Weilchen begann sie, uns von sich zu erzählen. Komm zur Sache, Liebes. Ja, nun, also, was dann geschah, Mr. Myers, ich komme sogleich zum Höhepunkt, wie ein Schriftsteller wie Sie sagen würde. Plötzlich, nachdem wir uns eine Stunde aufs Angenehmste unterhalten hatten, stand sie auf und wollte gehen. Und während sie mir ihre Tasse reichte, klappte ihr Mund weit auf, die Tasse fiel zu Boden und sie sank auf unser Sofa und starb. Starb. Mitten in unserem Wohnzimmer. Es war der schockierendste Moment in unserem Leben. Morgen nickte feierlich. Gott. Das Schicksal hatte ihr beschieden, auf unserem Wohnzimmersofa in Deutschland zu sterben. Das Schicksal hatte ihr beschieden. Ist das komisch, Sir? Auf unserem Wohnzimmersofa zu sterben. Finden Sie das etwa amüsant? Was für ein Satz. Tut mir leid. Und, was geschah dann? Ich, würde gerne wissen, was dann geschah. Mr. Myers, wir wussten nicht, was wir tun sollten. Der Schock war entsetzlich. Edgar fühlte ihren Puls, aber da war kein Lebenszeichen mehr. Und sie hatte angefangen, sich zu verfärben. Ihr Gesicht und ihre Hände färbten sich grau. Edgar ging ans Telefon, um irgendwo anzurufen. Dann sagte er, mach ihre Handtasche auf und sieh nach, ob du feststellen kannst, wo sie wohnt. Ohne das arme Ding da auf dem Sofa auch nur ein einziges Mal anzusehen, nahm ich ihre Handtasche. Und stellen Sie sich meine große Überraschung und Verwirrung vor, meine äußerste Verwirrung, als das Erste, was ich in der Tasche sah, meine $120 waren. Noch zusammengehalten mit der großen Büroklammer. Noch nie war ich so überrascht. Und so enttäuscht. Vergiss das nicht. Es war eine herbe Enttäuschung. Wenn Sie ein wirklicher Schriftsteller wären, wie Sie behaupten, Mr. Myers, dann würden Sie nicht lachen. Morgen erhob sich. Sie würden es nicht wagen zu lachen. Sie würden versuchen zu verstehen. Sie würden die Tiefen des Herzens dieser armen Seele ausloten und versuchen zu verstehen. Aber Sie sind kein Schriftsteller, Sir. Die eigentliche Geschichte liegt genau hier, in diesem Haus, hier in diesem Wohnzimmer. Und es ist an der Zeit, dass sie erzählt wird. Die eigentliche Geschichte spielt sich hier ab, Mr. Myers! Bedenken Sie dies als eine Möglichkeit, Mr. Myers. Bedenken Sie. Ein Freund, nennen wir ihn Mr. X, ist befreundet mit Mr. und Mrs. Y, wie auch mit Mr. und Mrs. Z. Mr. und Mrs. Y und Mr. und Mrs. Z kennen sich leider nicht. Ich sage leider, denn wenn sie einander gekannt hätten, gäbe es diese Geschichte nicht, weil sie sich dann nie ereignet hätte. Nun, Mr. X erfährt, dass Mr. und Mrs. Y ein Jahr nach Deutschland gehen und jemanden suchen, der in der Zeit, in der sie fort sind, in ihrem Haus wohnt. Mr. und Mrs. Z suchen nach einer geeigneten Bleibe und Mr. X sagt ihnen, er wisse genau das Richtige für sie. Aber bevor Mr. X noch in der Lage ist, Mr. und Mrs. Z mit Mr. und Mrs. Y zusammenzubringen, müssen die Ys früher als erwartet abreisen. Mr. X, dem Freund von Ihnen, bleibt es überlassen, das Haus nach seinem Gutdünken an einen beliebigen Interessenten zu vermieten, auch an Mr. und Mrs. Y. Ich meine vielmehr Z. Mr. und Mrs. Z ziehen also in das Haus ein und bringen eine Katze mit, wie Mr. und Mrs. Y später aus einem Brief von Mr. X erfahren. Mr. und Mrs. Z bringen eine Katze in das Haus, obwohl die Mietbedingungen wegen Mrs. Ys Asthma ausdrücklich verbieten, Katzen und andere Tiere in dem Haus zu halten. Die eigentliche Geschichte liegt in der Situation, die ich soeben beschrieben habe. Mr. und Mrs. Z, ich meine Mr. und Mrs. Ys Einzug in das Haus, der Zs gleicht, um die Wahrheit zu sagen, einer Invasion. Dass sie in dem Bett der Zs schlafen, mag noch angehen, aber dass sie den privaten Schrank der Zs aufschließen und die Bettwäsche der Zs benutzen und dass sie wie die Vandalen mit den Dingen umgehen, die sie dort vorfinden. Das verstößt gegen den Geist und den Buchstaben des Mietvertrags. Und eben dieses Paar, die Zs, öffneten Schachteln mit Küchengerät, die mit einem Schild nicht öffnen versehen waren. Und sie zerbrachen Geschirr, während in demselben Mietvertrag doch festgehalten, ausdrücklich, schriftlich festgehalten war, dass sie die persönlichen, ich betone, die persönlichen Gegenstände der Zs nicht benutzen sollten. Und die Sachen im Badezimmer, lieber. Vergiss die Sachen im Badezimmer nicht. Es ist schlimm genug, wenn sie die Decken und Laken der Zs benutzen. Aber wenn sie auch noch an ihre Sachen im Badezimmer gehen und die kleinen, auf dem Dachboden aufbewahrten privaten Dinge durchwühlen, dann geht das entschieden zu weit. Das ist die eigentliche Geschichte, Mr. Myers. Er versuchte, seine Pfeife zu stopfen. Seine Hände zitterten und Tabakkrümel fielen auf den Teppich. Das ist die eigentliche Geschichte, die darauf wartet, dass sie geschrieben wird. Und es muss kein Tolstoi sein, der sie schreibt. Es muss kein Tolstoi sein. Myers und Paula standen gleichzeitig von dem Sofa auf und gingen auf die Tür zu. Gute Nacht. Morgen war hinter ihm. Wenn Sie ein wirklicher Schriftsteller wären, Sir, würden Sie diese Geschichte in Worte fassen und sich nicht darum herumdrücken. Myers legte die Hand auf den Türknauf. Und noch eines. Ich wollte es eigentlich nicht zur Sprache bringen, aber angesichts Ihres Verhaltens hier heute Abend möchte ich Ihnen sagen, dass ich mein Doppelalbum Jazz at the Philharmonic vermisse. Diese Platten haben einen großen Liebhaberwert und nun bestehe ich darauf, dass Sie mir sagen, was damit geschehen ist. Um ganz ehrlich zu sein, Edgar, als du dein Plattenverzeichnis angelegt hattest, hattest du zugegeben, du könntest dich nicht erinnern, wann du diese Platten das letzte Mal gesehen hast. Aber jetzt bin ich mir sicher. Ich weiß, dass ich diese Platten kurz vor unserer Abreise gesehen habe. Und jetzt möchte ich, dass dieser Schriftsteller mir genau sagt, was er über ihren Verbleib weiß. Mr. Myers! Aber Myers war schon draußen. Er nahm seine Frau bei der Hand und eilte mit ihr zum Wagen hinunter. Sie überraschten Buzzy. Der Hund bellte kurz, furchtsam, wie es schien, und sprang dann zur Seite. Ich bestehe darauf, dass ich es erfahre! Ich warte, Sir! Myers schob Paula in den Wagen und ließ den Motor an. Er blickte noch einmal hinauf zu dem Paar auf der Veranda. Mrs. Morgan winkte. Und dann gingen sie und Edgar Morgan wieder ins Haus und schlossen die Tür. Myers fuhr los. Diese Leute sind verrückt. Myers tätschelte ihre Hand. Sie waren furchterregend. Er antwortete nicht. Ihre Stimme erreichte ihn wie aus weiter Ferne. Er fuhr weiter. Schnee rutschte über die Windschutzscheibe. Er schwieg und sah auf die Straße. Er war ganz am Ende einer Geschichte. Thank you. versetzen Sie sich in meine Lage. Hörspiel nach der gleichnamigen Erzählung von Raymond Carver. Aus dem Amerikanischen von Helmut Frielingshaus. Die Personen und ihre Sprecher waren Erzähler Matthias Hase, Meyers Rufus Beck, Paula Irina Wanka, Edgar Felix von Manteuffel, Hilda Leslie Malton. Ton Johanna Fegert, Schnitt Waltraud Gruber, Regieassistenz Kirstin Petri, Hörspielbearbeitung und Regie Ulrich Lampen. Produktion Südwestrundfunk 2003. Dramaturgie Andrea Otte.